Eine nationale Ausstellung und Veröffentlichung der wissenschaftlich-technischen Erfolge des Bereiches Fischerei fand vom 25. bis zum 30. Mai im Palast der Wissenschaft und Technologie statt. Die Lehrer, Wissenschaftler, Techniker und Funktionäre von Dutzenden Einheiten, wie von der Kim-Il-sung-Universität und vom Vereinigten Hochseefischereibetrieb SINPO, nahmen daran teil. Bei Ausstellung und Veröffentlichung wurden hunderte Waren und rund 100 nützliche Abhandlungen vorgelegt. Auf der Abschlussfeier vom 30. Mai wurden den ausgezeichneten Teilnehmern die Urkunden und Preise dafür verliehen.